Erster Gott sagt zu Abraham, geh weg aus deinem Land. Geh weg von deiner Familie. Geh in ein Land, das ich dir zeige. Zweiter, ich mache dich zu einem großen Volk. Ich segne dich. Dein Name wird groß sein. Du sollst ein Segen für andere sein. Dritter, ich segne, wer dich segnet. Ich verfluche, wer dich schlecht behandelt. Alle Menschen auf der Erde werden durch dich Segen bekommen. Vierter, Abraham ging weg, wie Gott es sagte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Fünfter, Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot. Er nahm auch alles, was sie hatten. Sie gingen nach Kanaan. Sie kamen in Kanaan an. Sechster, Abraham reiste durch das Land bis nach Sichem. Dort waren die Kanaaniter. Siebter, Gott zeigte sich Abraham. Gott sagte, ich gebe dieses Land deinen Kindern. Abraham baute dort einen Altar für Gott. Achter, Abraham zog weiter zu einem Berg. Er baute sein Zelt auf. Bethel war im Westen, Egei im Osten. Er baute dort einen Altar für Gott. Er betete zu Gott. Neunter, Abraham reiste immer weiter nach Süden. Zehnter, es gab eine große Hungersnot im Land. Abraham ging nach Ägypten. Er wollte dort bleiben, weil es kein Essen gab. Elfter, als sie fast in Ägypten waren, sagte Abraham zu Sarai, ich weiß, du bist eine sehr schöne Frau. Zwölfter, die Ägypter werden dich sehen. Sie werden sagen, sie ist seine Frau. Sie werden mich töten. Dich lassen sie leben. Dreizehnter, bitte, sag, du bist meine Schwester. Dann geht es mir gut. Dann bin ich sicher. Vierzehnter, Abraham kam nach Ägypten. Die Ägypter sahen, dass Sarai sehr schön war. Fünfzehnter, die wichtigen Männer des Pharao sahen sie. Sie sagten dem Pharao, wie schön sie war. Sarai wurde in den Palast des Pharao gebracht. Sechzehnter, der Pharao war gut zu Abraham wegen Sarai. Abraham bekam Schafe, Rinder, Esel, Diener und Kamele. Siebzehnter, Gott schickte schlimme Krankheiten zum Pharao und in sein Haus. Das war wegen Sarai, Abrams Frau. Achtzehnter, der Pharao rief Abraham. Er sagte, was hast du mir angetan? Warum hast du nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Neunzehnter, warum hast du gesagt, sie ist deine Schwester? Ich wollte sie heiraten. Hier ist deine Frau. Nimm sie und geh. Zwanzigster, der Pharao gab Befehl. Leute sollten Abraham, seine Frau und alles, was er hatte, sicher wegbringen.